Es ist viel mehr als bloß ein Witz. Ihr seid wahrhaftig lauter Schmitz. Und wüsstet ihr denn, was ihr tätet, wenn ihr jetzt in die Wälder trätet? Und plötzlich sähet ihr ein Tier. Ja, was wäre dann? Was täten wir? Herr Schmidt kann's Ihnen sicher sagen. Wir würden höchstwahrscheinlich fragen, habt ihr denn keine Zeitung hier? Es ist schon so. So ist es schon. Wir brauchen Jagd und Sensation. Wir brauchen Raub und Brand und Morde. Wir brauchen jeden Tag Rekorde. Ich wüsste da ein kleines Lied, das sich auf diesen Punkt bezieht. Ist Ihnen recht, wenn er es singt? Er soll es singen. Unbedingt.